Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Dann begrüße ich euch zur 15. Vorstandssitzung am 24. Februar 2022. Es ist 20.36 Uhr, also wir starten heute mit leichter Verspätung. Die WAKO macht heute die Sitzungsleitung. Da der Elder heute nicht da ist, wer kann protokollieren? Ich habe mich schon eingetragen. Ah, super, ja, ich sehe es. Danke dir. Gut, anwesend sind Bali, Daniel, Weichwald, WAKO und San. Damit sind wir beschlussfähig. Und hätten als erstes das Protokoll der vergangenen Sitzung vom 10. Februar. Gibt es da Ergänzungen oder Einwände? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist das einstimmig angenommen. Und das nächste sind die Berichte des Landesvorstands. Der wird verspätet sich ein paar Minuten. Das heißt, ich plapper direkt weiter. Mein Tätigkeitsbericht. Ja, ich habe die Lizenzen gekauft für die Themenplakate. Die Satzung aktualisiert im Wiki mit dem PDF und auf der Webseite mit dem angenommenen Satzungsänderungsantrag des letzten Landesparteitages. Dann war ich auf einer Sitzung der Bundes-WKO am 18. Februar. Wir hatten eine AGÖ-Ersetzung. Wir beschäftigen uns in der AGÖA auch jetzt so langsam allmählich mit den Wahlprüfsteinen. Dann habe ich den Kandidatinnenflyer aktualisiert. Wir hatten ein kurzes Meeting am 21. Februar wegen unseres Wahlkampfshops. WDR und Abgeordnetenwatch haben von mir die ganzen Kontakte der nominierten Direktkandidatinnen bekommen. Die Landesvorstandssitzung habe ich vorbereitet und so ein bisschen Tickets geschützt, sortiert, beantwortet. Das war's von meiner Seite. Dann wäre als nächstes der Uwe Eichwald dran. Ich war wieder öfters mal in der LGS, hab da mit dem Daniel zusammen auch mal ein bisschen aufgeräumt. Ich war bei den Briefwahlauszählungen vom LPT und von den Direktkandidaten-AVs, hab dann auch für die Direktkandidaten die ganzen Formalsachen, wo ich VL war, gemacht, und das ist ja jetzt im Hintergrund noch am Laufen. Ich habe allgemein Formalzeugs für die Landtagswahl gemacht, mit dem UU organisieren, an Gemeinden verschicken und Koordination das Ganze. Ich war auch bei der AGÖA, habe Social Media nebenbei gemacht, habe das Krähennest jetzt mal auf Wunsch von WAKO ein bisschen angepasst, zumindest die Startseite. Ich war bei den Team PolGF-Sitzungen. Ich habe viel mit anderen Vorstandskollegen geredet und ansonsten Dinge getan. Danke, Ober Eichwald. Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten machen wir am Ende, wenn einmal alle durch sind. Das wäre als nächstes dann der Bali. Ja, frisch vom Absturz wieder da. Also Rechnerabsturz, und das könnte gleich wieder passieren, anwechselig zum Laptop. Hauptsächlich Schatzmeisterei, mich um Wahlen gekümmert, das heißt also Plakatierungsgenehmigung eingeholt und etc., ein bisschen RT, und ja, ich glaube, wir hatten noch ein paar Sitzungen zwischendurch, mehr weiß ich jetzt auswendig nicht, weil ich wollte es gerade reinschreiben und mich dran erinnern, aber mein Rechner schmiert halt immer ab. Danke, Bali. Und als nächstes wäre der Daniel dran. Ja, ich habe mich wieder relativ viel um Technik gekümmert. Unter anderem haben wir mal wieder eine Inventur des Techniklagers gemacht, wo ich allerdings dann leider dann doch nicht selber anwesend sein konnte. Die Technikkollegen haben es dann selber gemacht, weil ich währenddessen nämlich mit der Briefwahl dann beschäftigt war für unsere Direktkandidaten. 150 Briefwahlen ausgedruckt, eingetütet und versandt bzw. verteilt. Sonst noch ein bisschen Tickets geschubst und ja, das war's dann schon. Ja. Dankeschön. Tatjana ist heute nicht da, dann wäre Isan dran. Okay, bei mir sieht es auch so aus. Tickets, Social Media Betreuung. Ich habe ein bisschen an den Schreiben bei den an die Wahlkreise rumgefummelt. AGÖA-Sitzung und Protokoll der AV für die Direktkandidaten. Das war's so in Kürze mit vielen tausend Kleinigkeiten. Dankeschön. Gibt es Fragen, Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Okay, dann gehen wir weiter. Berichte Statistik. Da haben wir gar nichts eingetragen. Nee, weil ich kannte das Dings ja nicht. Ich trage das gleich noch ein, verlese es jetzt aber so vorab schon mal. Barkassenbestand kann ich nur schätzen, es sind eigentlich immer so circa 200 Euro drin. GLS Giro sind 16.150,40. Zinsertragskonto. Ich kann das gleich eintragen, brauchst du jetzt nicht machen. 29,99 beim Zinsertragskonto. Sparkasse Mülheim lag mir nicht vor bis eben gerade. Dürften aber ungefähr 11.000 Euro sein. Sparkasse Düsseldorf 75.833,33 auf dem Giro. Auf dem Renditekonto 188.730,22. Gibt es Fragen dazu? Ich würde gerne noch eine aktuelle oder mehr oder weniger aktuelle Mitgliederzahl noch mal ergänzen. Gerne. Also, wie gesagt, mehr oder weniger aktuell. Vom Stand 13.01. hatten wir 1538 Mitglieder. Ich kann leider da aber immer noch keine Informationen darüber geben, wie viele davon aktuell berechtigt sind. Gibt es weitere Fragen? Daniel, trägst du das bitte ein, weil wenn du die genauen Zahlen hast. Auf dem Weg. Danke. Dann hätte ich noch eine Frage, beziehungsweise bitte, Bali, die VKV-Stände, die haben wir auch schon sehr lange nicht mehr protokolliert. Ja, kommt, hätte ich jetzt was zu gesagt zum Antrag, der gleich noch folgt. Und dann hättet ihr die auch alle bekommen. Alles. Eine Anmerkung habe ich noch. Können in der Vorlage die Jahreszahlen mal aktualisieren? Das ist eine gute Idee. Ich kümmere mich gleich drum. Okay, wenn es sonst keine Fragen, Anmerkungen gibt zum Bereich Statistik, dann haben wir als nächstes die Termine. Das lese ich mal eben vor. Am 5.3. gibt es den Parteienkongress in Münster. Da habe ich später unter Sonstiges auch noch was eingetragen. Am 12.3. 20 Uhr trifft sich der Schatzmeisterclub. 17.3. ist die Einreichungsfrist der Landesliste und der Kreiswahlvorschläge. Dann hatte ich noch mal eingetragen die Wahltermine. 27.3. Saarland, 8. Mai Landtagswahl in Schleswig-Holstein und 15. Mai hier in NRW. Gibt es dazu noch Ergänzungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen wir weiter mit den Anträgen. Und zwar haben wir einen sonstigen Antrag mit der Ticketnummer 480714, Antrag auf Anwendung des Satzungsänderungsantrages vom 15. Januar abgewandelt, Paragraph 17 Absatz 4d der Landessatzung. Der Antragsteller ist der Wolf Roth und ich glaube, den habe ich auch gerade gesehen. Magst du vielleicht in den Sprechenraum kommen und deinen Antrag vorstellen? Ja, kann ich machen. Guten Abend zusammen. Grüß Na, dich. Also den Antrag hatte ich ja auch auf dem LPT schon gestellt gehabt. Da geht es um das Thema, was der Carsten eben gerade auch angesprochen hat, dass es nämlich eine ganze Menge an Finanzbeständen gibt auf den Konten virtueller Kreisverbände, die teilweise gar nicht existieren, nicht mehr aktiv sind seit vielen Jahren. Und da brauchen wir uns ja nichts vormachen, denn sozusagen der harte Kern, der seit Jahren im Prinzip das Fähnchen hochhält und versucht, so gut wie möglich damit zurechtzukommen. Und der Sinn dahinter war, dass man diese Mittel frei bekommt. Nach der bisherigen Satzung war das nicht möglich. Nachdem erfreulicherweise die stimmberechtigten Mitglieder dem Antrag zugestimmt haben, ist das jetzt sozusagen nur noch eine Formalie, das umzusetzen. Wann dann tatsächlich die konkrete Benachrichtigung der sogenannten VKVs erfolgt, wann das tatsächlich umgesetzt wird, ist da völlig unabhängig von. Geht nur darum, einmal die Grundlage zu schaffen, dass man das auch machen kann. Der Rest ist im Prinzip Arbeit, laufende Tätigkeit der laufenden Verwaltung, sagt man in Räten ganz gerne dazu. Mit anderen Worten, was man machen kann in der Schatzmeisterei, wenn man dazu mal Zeit findet. Aber dann hat man sozusagen den Hemmstein, der bisher in der Satzung bestand, auf den Weg geräumt. Und deswegen hatte ich beantragt, dass dieser Beschluss jetzt einfach gefasst wird und der Carsten sich dann, wie er es gerade braucht, das so einteilen kann, das zeitlich dann hinzubekommen. Jo, das war's. Fragen gerne. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Ja, von mir als Schatzmeister selbstverständlich. Ich darf sofort. Ja, ich hatte eben noch was dazu geschrieben als Antwort zu der E-Mail. Deswegen war jetzt auch der zeitliche Druck weg. Ich hatte das im ersten Moment halt falsch verstanden, als ich mache das jetzt sofort. Ich muss die Satzung noch mal lesen. Die Mittel, die der Schatzmeister nimmt von nicht genutzten VKVs, muss eigentlich erstmal vorher einem Verwendungszweck zugeführt werden. Dieses will ich auch tun, nämlich dem Zweck der Wahlen, die vor uns stehen. Nach wie vor. Das heißt, wenn ich jetzt alles wegnehme, das muss ich mir halt satzungsgemäß nochmal durchlesen. So, ansonsten nein. Nicht genutzte Mittel, wie viele ich davon wegnehme oder sonst wie, obliegt mir. Nur der reine Auftrag, das auch durchzuführen, Gott, der wäre eigentlich nicht nötig gewesen, ne? Also der Auftrag ist schon lange in der Satzung. Es hat nur jemand nicht gemacht, niemand gemacht. Ich war immer jemand, der das machen wollte. Und von daher, das wäre jetzt der Antrag, dass wir sagen, dass wir das durchführen sollen und wollen. Und ich damit beauftragt bin, auch die Kreisverbände oder die VKVs und die Mitglieder der VKVs anzuschreiben und zu informieren darüber: Hallo, ihr hattet ein Guthaben, ihr habt ein Guthaben von, bei euch ist seit 3 Jahren, 2 Jahren, 4 Jahren nichts passiert. Wir wollen das dem und dem Zweck zuwenden. Das ist die Form des Schreibens, die einzuhalten muss. Die haben 2 Wochen die Möglichkeit, sich dagegen zu sagen: Oh nee, wir wollen jetzt super viel Wahlkampf machen und haben dieses Jahr Ausgaben, dann verbleibt das bei denen. So ist das in der Satzung ungefähr geschildert. Ja, mit der Einschränkung, dass das bei denen verbleibt, was ihnen dieses Jahr zusteht und die Vorjahresbeiträge nur dann zur Auszahlung kommen, wenn da auch tatsächlich Aktivitäten gelaufen sind. So steht es nämlich in der neu gefassten Version des Paragraph 17.4. Aber ansonsten ist das völlig richtig. Das heißt, du hattest ja schon in der Mail geschildert, dass da noch einiges zu tun ist und diese Schreiben an die VKVs. Aber wie gesagt, dieser Beschluss, einmalig das auch umzusetzen, was in der Satzung steht, da ist es ja die letzten Jahre immer dran gescheitert und war immer nur bezogen auf ein Jahr. Das ist nie beschlossen worden. Deswegen haben wir ja jetzt diese Mehrjahresregelung drinstehen. Und das ist sozusagen jetzt einmal dieser Grundsatzbeschluss und wie es dann umgesetzt wird, ist zeitlich eine ganz andere Sache. Dann müsste es, warte mal, der Landesvorstand beschließt, ja, und durchführendes Organ wäre der Schatzmeister. Genau, so sieht es aus. Korrekt, Und ja. Die Gelder, die wir jetzt noch aus Parteienfinanzierung bekommen, damit das für alle nochmal deutlich ist, für 22, die haben die VKVs dieses Jahr zur Verfügung. Ganz klar, dazu sagt der 17.4d ja auch nichts. Wenn es jetzt keine weiteren Anmerkungen gibt, dann würde ich das einmal abstimmen. Ich hätte noch eine Anmerkung. Ich habe jetzt gerade mir mal nochmal den Satzungsänderungsantrag durchgelesen. Also ich verstehe das jetzt nicht so, als bräuchten wir da jetzt irgendwo einen Pauschalbeschluss, sondern wir bräuchten quasi dann entsprechend einen Beschluss, wenn wir eben halt beschließen, dass wir es da und dahin quasi dann umwidmen. Aber dafür müssten wir halt dann erstmal wissen, wohin wir es umwidmen, um das zu beschließen. Und das Grundrecht, das zu beschließen, dass wir es umwidmen, auch aus vergangenen Jahren, das haben wir durch die Satzung halt. Aber ich sehe jetzt noch nicht so ganz, wofür jetzt genau dieser Antrag dann sein soll. Ich glaube, dann komme ich doch noch mal in den Sprecherraum. Der Antrag dient ja nicht ausschließlich den VKV, sondern vor allen Dingen haben wir tatsächlich noch aktive Kreisverbände, die momentan auf Mittel nicht zugreifen können, weil diese Mittel durch die inaktiven VKVs blockiert sind. Zumindest war das lange das Argument und das war auch die Grundlage diesen Satzungsänderungsantrag. Und damit das nicht länger der Fall ist, braucht es einen Grundsatzbeschluss in der Umsetzung. Ist es, sage ich mal, aus meiner Sicht jedenfalls, ja, das ist ein Teil des Aufräumens, wann man das macht mit den VKVs, die inaktiv sind. Das macht man, wenn man in der Schatzmeisterei dazu Zeit findet, sage ich mal. Er spielt aber noch mehr eine Rolle, wenn ich meinen Senf da noch zugeben muss. Ich habe es immer noch versäumt, die Auszahlungssperre an KVs nicht wegzunehmen, die damals von dem ehemaligen Schatzmeister verordnet worden ist. Und man könnte die aufgelaufenen Forderungen der Kreisverbände, kurz KVs, natürlich auch dadurch auflösen und denen mehr Geld zuordnen. Wir hatten einen solchen Fall, da haben wir das jetzt einfach mal schon mal beim letzten zur Bundestagswahl getan. Da haben wir Gelder aus der Rücklage genommen. Aber ich bitte darum, noch na, 2 Monate Zeit dafür, na, anderthalb. Und dann wird das alles fein säuberlich fertig gemacht. Und dann können wir den Antrag bitte gerne nochmal stellen. Dann mit dem Zweck. Und das wäre eigentlich sinnvoll. Also du würdest dafür stimmen, den Antrag zu vertagen. Ich würde ihn zu vertagen auf Anfang April und sagen, dann haben wir den Zweck, dann habe ich auch wieder meinen Sage-Zugang, hoffe ich jedenfalls, und dann gehen wir das an. Also. Okay, dann habe ich eine Wortmeldung von Daniel. Vertagen heißt, wir lassen einen Antrag offen. Wenn er dann beschlossen werden soll mit einem konkreten Betrag, würde es das heißen, dass wir den dann so lange jetzt vor uns herschieben und dann irgendwann nochmal ändern. Wäre es dann nicht sinnvoller, vielleicht, wenn wir der hier zurückgezogen oder abgelehnt wird und dann einfach nochmal neuer gemacht wird? Wenn ein Verwendungszweck klar ist und klar ist, von wo es eingezogen wird. Dann? Meine Frage war, wenn es darum geht, Gelder bereitzustellen. Wir haben jetzt Wahlkampf. Können wir es uns leisten, die Bedürftigen, Entschuldigung, die bedürftigen Verbände so lange warten zu lassen im Wahlkampf? Nein, also so richtig Bedürftige gibt es ja nicht. Und wenn denn jetzt ein Verband kommt, der einen VKV-Antrag macht, der sein jetziges normales, zur verfügbares Budget übersteigt, dann ist ja immer die Frage, ob der Schatzmeister, ob das Budget ausreicht. Und dann habe ich auch beim letzten Mal, bei einem Antrag war das der Fall, gesagt, das können wir da und daraus nehmen, wenn ihr damit einverstanden seid. Weil die Gliederungen haben teilweise Forderungen an uns und aus diesen Forderungen können wir das bestreiten. Also ich fände das sehr vernünftig und ich kann mich auch mit Wolf nochmal austauschen, dass wenn er den jetzt zurückzieht, wir den einfach nochmal neu Anfang April stellen, ungefähr, und dann mit Verwendungszweck und dann machen wir das. Wolf, du bist noch im Sprechenraum? Ja, ich denke, ich sage noch ein letztes dazu, weil wir haben tatsächlich das Problem. Natürlich haben wir Mittel, irgendwo einen Infostand hinzustellen und eine Genehmigung zu holen, ist das eine. Effizient ist das definitiv nicht. Das braucht mehr Geld. Mit dem Wahlkampf ab Mitte April zu beginnen, ist beim Wahltermin Nein, 17. nein. Mai. Also da habe ich überhaupt keinen Rückhalt im KV für. Ich kann das gerne zurückziehen, wobei ich den Sinn des Zurückziehens nicht sehe. Man könnte das genauso gut irgendwie stehen lassen und schieben, weil im Prinzip ist das auch alles okay. Aber für das, was wir machen, der Carsten sagt, es gibt da noch einen Vorratsbeschluss. Auch das hatten wir per Mail schon diskutiert gehabt von vor ein paar Jahren, der auf eine aktuelle Situation des damaligen Rückzahlungsbescheides auf Bundesebene anspielte. Und das hätte danach umgehend wieder freigegeben werden müssen. Wenn das das Einzige ist, dann muss das halt beschlossen werden. Ist eigentlich auch relativ wurscht. Wir wollen eigentlich gerne nur unsere Mittel haben. Und da die teilweise schon 4, 5 Jahre geblockt sind, hätten wir die gerne vor dem Wahlkampf, weil da wird man, um Prozente zu bekommen, die irgendwo vielleicht auch über die 0,5% gehen und dann vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, vielleicht doch nochmal irgendwo was in Parteienfinanzierung zu kriegen, werden wir Geld in die Hand nehmen müssen. Und mit Flyern oder so ist es dann nicht getan. Ja, darf ich dazwischen? Pass auf, Wolf, ich mache dir einen Vorschlag. Wir besprechen das nochmal in Ruhe über das richtige Vorgehen. Das haben wir jetzt auch mit dem Satzungsänderungsantrag auch gemacht. Und das müssen wir nicht, das machen wir einfach mal telefonisch. Es geht ja darum. Es geht ja erstmal um die Freigabe an die Kreisverbände, das ist erstmal Nummer 1 von einbehalteten Geldern. Das ist erstmal Nummer 1. Und auch um die Freigabe, ich weiß gar nicht, von den VKVs ist eigentlich gar nichts wirklich, da ist eigentlich alles frei. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte, wie die Satzung so funktioniert. Oder der damalige Beschluss. Wir können den Antrag heute aber auch ändern, dass du beantragst zur Wahlkampffinanzierung einen gewissen Betrag jetzt oder einen Teil der nicht genutzten Mittel zur Wahlkampffinanzierung zu nehmen. Das funktioniert. Sorry, ich habe gleich oder ich habe parallel eigentlich noch einen zweiten Termin. Ich würde vorschlagen, ich ziehe diesen Antrag zurück und stelle zur nächsten Vorstandssitzung den Antrag, die Sperre für die Kreisverbände aufzuheben und das sofort zu beschließen. Und ab da haben wir überhaupt kein Problem mehr. Genau. Du kannst beide Anträge stellen. Du kannst diesen Antrag verwenden, um die gesperrten Verbindlichkeiten an Kreisverbände aufzulösen und den zweiten Antrag stellen, die Sperrung aufzuheben. Also beide Anträge zusammen, dann macht das Sinn. Und bis dahin habe ich auch die Zahl, um welche Höhe es sich das ungefähr handelt oder genau handelt, wie viel gesperrte gesperrte Beträge es sich handelt. Wäre das vielleicht ein Ablauf? Okay, wenn ich das allgemein formuliert halten kann, weil ich sag mal, das unterscheidet sich ja je nach KV, mir liegen die Zahlen nur zu einem älteren Stand vor, da wirst du wesentlich mehr Bescheid wissen, dann kann ich das gerne in allgemeiner Form in 2 Wochen nochmal reinreichen. Ja. Ja, wir telefonieren zwischendurch nochmal. Habe ich mir notiert. Und dann reden wir, also wenn ich die Zahlen alle habe, dann telefonieren wir nochmal. Okay. Gut, dann ist der Antrag vom Antragsteller zurückgezogen. Und wir warten, was dann in 14 Tagen kommt. Dann haben wir einen nächsten Antrag, und zwar ist es Ticket Nummer 480771. Antragsteller ist der Lars. Ist der Lars hier? Sieht nicht so aus. Das ist ein VKV-Antrag, und zwar beantragt der VKV, welcher ist es denn? Herne. ein Budget von 90 Euro für die laufenden Kosten der Internetseite piraten-herne.de. Gibt es dazu Anmerkungen oder Fragen? Ich glaube, da hatten wir schon mal drüber beschlossen. Ich glaube, das war letztes Jahr, glaube ich, genau das Gleiche, oder? Ja, ich sehe aber auch kein Abstimmdingens. Ja, nein und so weiter. Was siehst du nicht? Entschuldigung. Er sieht nicht das Ende der Beschlussvorlage im Pad, aber ich sehe es da unten. Jetzt sehe ich es. Ich habe nicht mehr im Kopf, aus welchem Grund die Webseite selber betreiben und nicht über die Technik. Ich weiß nicht, ob wir da noch ein offenes Ticket zu haben, was wir noch nicht bearbeitet haben, oder aus welchem Grund das da aktuell läuft. Kann ich gerade jetzt nicht sagen. Ja, und was spricht dagegen, den Antrag zu genehmigen? Naja, dass normalerweise wir eigentlich unseren Untergliederungen kostenlos Webhosting anbieten und deswegen es eigentlich keinen Grund gibt, warum die da selber einen Vertrag haben, den wir zusätzlich noch bezahlen sollen. Das sind auch bisher aufgelaufen. Entschuldigung, Daniel, wenn ich da darf. Das sind bisher aufgelaufene Kosten, weil wahrscheinlich der eine das Ganze nicht mehr bezahlt hat. Oder nicht mehr bezahlen will. Ich würde dem Antragsteller mitteilen, diese 90 Euro bezahlen wir. Und bieten ihm an, für 0 Euro die Internetseite bei uns zu hosten. Also sowohl das Hosten als auch die Domain auf uns zu übertragen. Ja, genau. Die bleiben ja Admin, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder, Daniel? Die können auf ihren eigenen Blog können die natürlich weiterhin noch Admin bekommen. Es steht dann auch immer noch offen, ob sie ins Multiblog oder ins Hosting gehen, je nachdem, wie viel sie selber machen wollen und je nachdem, um wie viel sie sich selber kümmern wollen. Das kann man dann immer noch schauen. Aber für beides verrechnen wir unseren Untergliederungen bisher meines Wissens nichts. So, und dann machen wir noch ein Dings bei meiner Äußerung. Und sich dafür mit Daniel Jäger in Verbindung zu setzen. Und dann haben wir da einen Text fertig. Und dann würde ich bei dem Punkt um Abstimmung bitten. Okay, also wir stimmen jetzt über den Antrag ab. Und dann würde ich vorschlagen, Daniel, dass du dem Lars antwortest in dem Ticket mit den Dingen, die du dazu zu sagen hast und den Vorschlägen, die wir da machen können. Aber hier geht es um 90 Euro aufgelaufene Kosten und ja, dann stimme ich jetzt hier einmal von oben ab. Bali. Dafür. Daniel. Dafür. Ober-Eichwald. Dafür. Ich bin auch dafür. Wilk? Ja. Isan? Dafür. Okay, damit ist der Antrag angenommen. Vielleicht können wir da noch vermerken, dass Daniel dann dem Antragsteller antwortet. Und wir haben den Wilk hier. Hallo. Hallo. Wilk, magst du uns dann noch einen Tätigkeitsbericht liefern? Oh, wenn ihr noch eine halbe Stunde Zeit habt? Immer. Immer. Ja, wieder ereignisreich 14 Tage vor der Wahl. Wir haben wir gemacht eine Aufstellungsversammlung. In der vorletzten und letzten Woche. Wir hatten ja mehrere Versammlungen gehabt, die wir unterbrochen haben oder ja, und dann wieder eröffnet hatten. Wir haben da einiges an Wahlkreisen, ja, also einige Wahlkreise zusammengekriegt. Wir haben dann die notwendigen Unterlagen wurden zusammengestellt und verschickt und wir sind im Moment gerade im Umlauf unterschreiben. Das war schon ja recht spannend und recht viel an Arbeit. Dann hatte ich in dieser Woche den Termin, nee, letzte Woche war das schon, den ersten Termin mit dem Drucker gehabt bezüglich der Plakate. Daraufhin sind dann die Kreativen nochmal richtig aktiv geworden. Wir konnten dann die Plakate und die Plakatentwürfe am Montag zusammenstellen. Dann hatte ich nochmal einen Termin beim Drucker. Und ja, seit heute Morgen um 8 Uhr sind die tatsächlich offiziell im Druck und ja, Druckdaten unterwegs. Wir mussten ja noch einiges gemeinsamer prüfen, mussten gucken, ob das alles passt, haben noch ein bisschen hin und her diskutiert über die Menge und die Lagermöglichkeiten. Das waren die zentrale Punkte. Ich habe keine Tickets bearbeitet, weil ich bin, also doch in der vorletzten Woche habe ich welche bearbeitet, aber letzte Woche bin ich definitiv zu nichts gekommen. Hab schon mal, ja, war dann noch in den AGs. Wir hatten noch Bildung. Auch in der letzten beziehungsweise Ende vorletzten Woche waren wir werden laut noch aktiv. Wir haben noch eine Pressemitteilung geschrieben, die eigentlich für den Bund war, die wir dann zum NRW zurückgenommen haben und veröffentlicht haben. Ja, und im Moment waren auch noch die, natürlich wie jede Woche, AG Bildung dienstags, AG Gesundheit donnerstags. Da sind dann die passenden Termine. Und das war, glaube ich, erstmal so das Gröbste. Okay, danke schön. Gibt es Fragen oder Anmerkungen? Dann mache ich weiter mit der Tagesordnung. Wir haben noch einen Antrag mit der Nummer 480778, einen VKV-Antrag, Finanzantrag für den Druck von Flyern und Verwaltungsaufgaben. Denn Norbert ist nicht hier, ne? Ich nicht. Dann überfliege ich das mal eben. Der VKV Heinsberg stellt einen Finanzantrag über 250 Euro für den Druck von 1000 Flyern und anfallenden Verwaltungskosten. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Ja, leider. Wozu? Also im Prinzip habe ich damit kein Problem. Sagen wir das erstmal vorab. Kennt ihr unsere Vordrucke von unseren Allgemeinflyern für die für die Wahl? Warum nimmt er die dann nicht von uns? Ansonsten Verwaltungskosten selbstverständlich. Wie sich das dann schlüsselt, egal. Ja, also irgendwelche Flyer es geht, weiß ich nicht. Aber auch wenn er die dann unsere Wahlkampfflyer bestellt, braucht er ja auch Geld. Ja, hast du recht. Also von mir aus dann ja. Dann streich meine Anmerkung. Gut, dann gehen wir mal zur Abstimmung. Von Wally gab es schon ein Ja. Daniel? Ist dafür. Ah, du bist doch da. Okay. Obereichwald? Dafür. Auch dafür, Weg? Das werte ich mal als Ja. Es war nur ein Piepen, aber egal. Isan? Dafür. Okay, damit ist der Antrag angenommen. Gut, das war es dann auch mit den Anträgen. Wir hatten einen Umlaufbeschluss. Und zwar ist es die Ticketnummer 480109, Antrag Domains vom Obereichwald. Er hat beantragt die Kosten für die Domains jaichwill.es und nrw.rox zu übernehmen und dieser Antrag wurde angenommen. Ja, wenn man mir nochmal die Kosten beziffern würde. Das könnt ihr untereinander klären? Ja, das machen wir. Aber vielleicht hier, also das sind maximal, ich kenne den Anbieter nicht, bei .es reden wir von, keine Ahnung, 10, 15 Euro, 20 Euro im Jahr und .rox 10, 15 Euro im Jahr. Ja, gut, Pille-Palle. Okay, dann wären wir mit den Anträgen und Umlaufbeschlüssen durch. Als nächsten Tagesordnungspunkt haben wir Aktuelles aus den Kommunen NRW. Darf ich dazwischen kurz? Ja. Aus Dringlichkeitsgründen. Den eingereichten Antrag von Daniel Jäger vermisse ich wegen Lager. Es mag sein, dass der vielleicht zu spät gekommen ist und dann würde ich den auch aus Dringlichkeitsgründen bitte ausnahmsweise vorziehen. Oder was meint ihr? Oder wie dringend ist es jetzt wirklich? Ist der jetzt 2 Wochen reserviert, bis wir das bestimmt machen oder machen wir das per Umlauf im Nachlauf? Ach so. Wenn ich kurz selber darf. Du sollst. Also es wäre schon sinnvoll, wenn wir denn heute beschließen. Moment, ich muss den Mundschutz kurz wieder abnehmen. Es wäre schon gut, wenn wir den heute noch beschließen. Die warten auch noch auf Rückmeldung von mir. Die werden morgen auch nochmal anrufen, nochmal nachfragen. Deswegen wäre es gut, wenn wir heute das noch beschließen. Das müssen wir aber nicht zwingend jetzt in der Sitzung machen. Solange ihr gleich wenigstens mal in den Umlauf reinschaut und im Umlauf eure Stimme abgebt. Und jetzt hole ich erstmal Luft. Okay, dann würde ich auch sagen, weil der ist ja schon im Umlauf angefangen, dass wir den im Umlauf zu Ende beschließen. Aber für die Transparenz lese ich das trotzdem mal eben kurz vor. Hiermit beantrage ich ein Lager zu mieten, um Wahlkampfmaterial wie Plakate unter anderem statt in der Landesgeschäftsstelle zukünftig zumindest, aber auch für die Landtagswahl dort zu lagern und von dort verteilen zu können. Das ist der gleiche Anbieter, wo auch unser Techniklager ist, und die 6 Quadratmeter kosten uns 125 Euro im Monat. Genau. Das ist die Ticketnummer 480767 und ist, wie gesagt, in den Umlaufbeschlüssen, liebe Kolleginnen. Ich habe gerade abgestimmt und ich füge das nachher unter Sonstiges ein. Super, dankeschön. Dann zurück zum Protokoll. Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es da etwas Aktuelles? Mag jemand berichten, vielleicht auch aus Zuhörerraum. Und das ist nicht der Fall. Dann haben wir nächsten Tagesordnungspunkt Wahlkampfkoordination Landtagswahl 2022. Da sehe ich einen Eintrag. Ich glaube, der ist von dir, Fabian, ne? Ja. Dann sag mal was dazu. Also, ich habe nochmal auch vorhin die Unterschriften, die hier liegen, einmal gegengezählt. Das mache ich irgendwie jetzt alle 2 Tage, weil bisher immer ein Zahlendreher drin war. Wir sind mittlerweile aber aus den Zahlendrehern raus. Das heißt, das, was da steht, ist definitiv. Wir brauchen 500 Unterstützungsunterschriften. Wir haben 427. Davon sind 321 bestätigt. Das heißt, im Umkehrschluss 106 sind unbestätigt. Von diesen 6 Unbestätigten liegen aktuell 23 bei Kommunen und 83 hier bei mir in Krefeld. Heißt im Umkehrschluss, wir brauchen definitiv noch Unterstützungsunterschriften, und ich bitte euch inständig, wenn ihr welche bei euch liegen haben solltet, die umgehend nach Düsseldorf zur Landesgeschäftsstelle zu schicken, gerne bestätigt oder uns zumindest einen Hinweis zu geben, dass ihr welche habt. Oder dass euer Amt welche hat. Weil so langsam kommen wir in den Zeitraum, wo wir das erreichen müssen. Wir haben noch circa 4 Wochen und ich habe keinen Bock, am vorletzten Tag noch irgendwo herzuhören, ach, ich habe hier noch 100 Stück. Ich hätte das gerne jetzt. Danke. Danke, dem darf ich mich anschließen, Vago. Und noch was dazu zu sagen? Na klar. Also, auf Deutsch gesagt, gibt es mehrere Kreise, die bereits gesagt haben, ach locker, ich kriege 50 und die schicke ich euch dann zu, wenn ich sie habe. Wir sagen seit Monaten, schickt sie uns sofort. Hat auch den Grund, weil ich könnte mir Zeit sparen und mich Samstag nicht in die Bielefelder Innenstadt stellen, um nochmal gerade 50 bis 100 zu sammeln. Wenn die denn eh schon vorliegen. Das ist Zeitersparnis. Das ist nicht, dass der Wille nicht vorhanden ist, Unterschriften zu sammeln. Also, alle, die das hören oder später lesen, oder wir machen nochmal einen gemeinsamen Aufruf, dann können wir nämlich auch die ganze Versenderei von UU-Formularen dann langsam mal einstellen, weil das kostet auch alles Geld. Also es geht mir auf Deutsch gesagt auf den Piss, dass viele gesagt haben, Ich habe E50 oder krieg 50 oder wie auch immer und es kommt nichts. Null. Nada. Dann habe ich eine Wortmeldung von Daniel. Genau, ich wollte noch ergänzen, wir haben ja zwar noch alle frisch ein paar Direktkandidaten gewählt, die alle ja auch jeweils nochmal 50 Unterschriften für sich selber quasi sammeln müssen, die hoffentlich ja auch alle daran denken, auch zusätzlich noch für die Liste auch noch Unterschriften zu sammeln, aber auch die 350, die theoretisch da zusammenkommen sollten, können wir natürlich auch nicht in voller Summe einrechnen, weil ein paar davon wahrscheinlich schon eine Unterschrift gegeben haben werden. Es vielleicht manche auch nicht schaffen werden, ihre eigenen 50 zusammenzukriegen. Von daher brauchen wir trotzdem auch zusätzlich immer noch Unterschriften. Okay, was haltet ihr davon, dass wir einen kleinen Blogbeitrag machen, den wir nochmal über Social Media verbreiten? So wie wir das bei der Bundestagswahl auch gemacht haben, Stand der Dinge und mit der Bitte, uns alles zuzuschicken, weil hier hören nicht so viele Menschen zu. Ja, entweder ein SOMI-Beitrag, aber bitte dann auch mit dem, ja, dann im SOMI-Beitrag wäre mein Einwand an die bestehenden Piraten. Wir sind ja ungefähr 1700 oder so, wenn auch nicht alle bezahlt. Ich würde irgendwie nochmal per Infomail was rausschicken oder so. Ah ja, per Infomail und Vorstandsblock dachte ich jetzt, so wie wir es gemacht hatten. Ja, genau. Also so stelle ich mir das auch vor, dass wir das nochmal eindrücklich sagen. Weil es tut ja nicht Not, dass wir uns nochmal alle auf die Straße stellen und Unterschriften sammeln, obwohl da irgendwo 30, 40 liegen. Okay. Ober Eichwald, machen wir einen Text zusammen? Ja. Alles klar. Haben wir noch sonst noch was zum Tagesordnungspunkt Wahlkampf? Ja, in NÖ. Okay, dann mache ich mal weiter mit dem Protokoll. Sonstiges Wichtiges. Wir haben eine E-Mail bekommen von dem politischen Geschäftsführerbund an alle, die an diesem Parteienkongress am 5. März teilnehmen. Da wäre jetzt mal meine Frage hier in die Runde, wer von uns da teilnimmt und sich angemeldet hat. Angemeldet bin ich. Ich muss mal gucken, ob ich das dann ja zeitmäßig auch schaffe, aber ich wollte gerne dabei sein. Und Bali, du glaube ich auch, ne? Ja, angemeldet bin ich auch. Okay, okay, ich glaube, Alessa hatte sich auch angemeldet. Gut, ihr seht, da soll es ein Vorbereitungstreffen geben im Mumble am 2. März und da ist ein Selektor, um sich da einzutragen. Da geht es wohl dann auch darum, dass man sich vor Ort irgendwie als Partei trifft. Boah, macht damit, was ihr wollt. Ich leite das an Alessa weiter. Wie immer bei seinen E-Mails fehlt die Uhrzeit zum Treffen. Achso, der ist ein Selektor bei. Alles gut, danke. Okay, dann habe ich noch ein älteres Ticket nochmal wieder ausgegraben. Und zwar ist das die Nummer 4775522, Entschuldigung. Hamburg, der Landesverband hatte Wahlkampfhilfe angeboten für die wahlkämpfenden Landesverbände dieses Jahr. Insgesamt 2000, sprich pro LV 500 Euro. Wir hatten immer irgendwie so gesagt, wir sprechen uns da noch ab mit Niedersachsen, dass wir das Geld gerne dem komplett im Saarland zur Verfügung stellen wollen. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Gespräche geführt worden sind. Ich fände es richtig, dass wir dieser E-Mail, die wir bekommen haben, dann auch noch eine Antwort zukommen lassen. Das ist richtig, wenn ich vergesse immer das mit dem Wortmeldung. Es ist richtig, es gab Gespräche, sowohl Niedersachsen als auch Schleswig-Holstein. Und ich glaube auch wir wollen, dass die 2000 Euro ins Saarland gehen zur Umsetzung, wenn wir das denn jetzt alles hinkriegen mit dem gläsernen Mobil zur Unterstützung zum Wahlkampf. Genau. Müssen wir da einen Beschluss fassen? Nein, wir müssen nur denen antworten, dass wir zugunsten des Saarlandes verzichten auf unseren Anteil von 500 Euro oder wie auch immer. Das sollten wir tun. Und dann wird das Saarland wahrscheinlich dann von denen informiert, dass das Budget komplett dorthin geht. Okay, also wenn es da keine Einwände gibt, würde ich dann entsprechend antworten. Ja, also zumindest sagen, wir haben keinen Bedarf dazu und wollen die Unterstützungsleistung gerne an Saarland weiterleiten. Auch wenn das hier jetzt vielleicht kein Antrag ist, aber ich sage einfach mal dafür. Ja, ich bin auch dafür. Will noch jemand dafür sein? Dafür. Jojo. Ja, ich habe das ja nur so gesagt und bin natürlich komplett dagegen. Gut, Antwort übernehme ich. Dann habe ich jetzt hier noch im Protokoll das Ticket Finanzantrag Lager. Der Antrag ist durch Daniel. Und an Isan auch, dann kannst du den noch einfügen. Yay, das heißt, ich werde mich morgen darum kümmern, dass wir endlich ein Lager für unseren Landesverband haben, wo ihr dann auch im kommenden Wahlkampf eure Plakate dann hier abholen dürft, wahrscheinlich wohl. Das ist gut. Dann geht es dann danach dann irgendwann auch mal, wer hat Zugang, wer wann und so weiter. Aber das macht ihr bitte alles im Ruhrgebiet und so weiter unter euch aus. Ich wollte gerade sagen, also zumindest jetzt für die Plakatlieferung erstmal, wenn die jetzt ins Lager eingeliefert werden, das machen wir jetzt erstmal alles auf kurzem Wege, damit wir das gut koordiniert kriegen jetzt kurzfristig und dann werden wir da uns ein tolles Schlüsselkonzept überlegen. Ja, ich weiß nicht, wenn niemand mehr was zu ergänzen hat, würde ich sonst jetzt einfach direkt zum nächsten Punkt übergehen. Den habe ich nämlich auch reingeschrieben. Kurze Pause, falls jemand noch was hat. Du darfst, okay, Daniel. Dann gehe ich jetzt mal zu. Prima, danke. Dann gehe ich jetzt zum nächsten Punkt, Technik. Den habe ich ja nochmal reingefügt, das ist mir vorher noch eingefallen nach dem Bericht. Und zwar habe ich in der Technik halt, wie ich vorhin im Bericht schon erwähnt hatte, nochmal ein bisschen aufgeräumt. Das heißt, dass ich auch Zugänge aufgeräumt habe. Wir haben jetzt die Mail-Migration abgeschlossen. Dadurch sind einige Mail-Adressen jetzt weggefallen, die scheinbar nicht mehr aktiv genutzt wurden. Und entsprechend habe ich jetzt im Anschluss habe ich auch nochmal in anderen Systemen nochmal Zugänge aufgeräumt, die zum Beispiel noch aus Altzeiten irgendwo da liegen und zum Beispiel nicht den Konventionen entsprochen haben. Und ja, wir haben jetzt deutlich weniger Zugänge, alle Spam-Zugänge und Karteideichen und so weiter sind jetzt alle raus. Sollte irgendjemand nicht mehr in seinen Zugang reinkommen und sich wundern, warum er dort nicht mehr reinkommt, dann wird das wahrscheinlich deswegen sein, weil dieser Zugang nicht mehr den Nutzungsbedingungen entsprochen hat oder irgendwelche anderen Gründe dazu geführt haben, dass er als nicht funktionierend eingestuft wurde und deswegen deaktiviert wurde oder so. Dann soll doch bitte einfach nochmal eine E-Mail an technik@piratenpartei-nrw.de geschrieben werden. Da können wir dann nochmal klären und entsprechend neue Zugänge einrichten. Alternativ haben wir auch eine Webseite unter technik.piratenpartei-nrw.de, wo es Antragsformulare gibt, wo man auch gewisse Zugänge noch beantragen kann, wer es noch nicht getan hat. Okay, danke für die Info. Wenn es keine Fragen dazu gibt, scheint nicht der Fall, dann Haben wir sonst noch etwas für sonstiges Wichtiges für heute? Okay, dann bleibt mir noch vorzulesen. Wichtige Links und Hinweise. Bitte tragt eure Infostände in den Infokalender, Infostandkalender im Wiki ein, genauso wie eure Veranstaltung in den Veranstaltungskalender. Auf diese Weise erhält der Landesvorstand Kenntnis über die Veranstaltung. Und das ist die Voraussetzung für den Versicherungsschutz. Außerdem kann es natürlich auch zur Verbreitung eurer Veranstaltungen beitragen. Ich habe vernommen, dass wir einen NÖ-Teil haben. Ja. Würde dann aber die Sitzung für heute schließen. Der nächste Termin ist der 10. März. Das ist überraschenderweise wieder ein Donnerstag und es ist wieder um 20.30 Uhr. Und ich beende die Sitzung um 21.31 Uhr. Vielen Dank. Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen.